Mix. Ich bin ganz bestimmt nicht wie du. 1000 Euro sind nicht viel für einen Schuh. Du willst genauso sein wie ich, dann versuch's. Roll im weißen Bentley nass durch deine Stadt, ja, ja, ja. Ich bin ganz bestimmt nicht wie du. Sonnenbrille auf, wer macht solche Moves? Du willst wissen, wie das geht, dann lies ein Buch. Roll im weißen Bentley nachts durch deine Stadt, ja, ja, ja. Lori, Lori, Lori, ich hol mir jetzt ne Rolli. Mein Mann holt sie mir doch nicht, das war alles nur ne Story. Sorry an die Fans, statt der Rolli gab's ein Benz. I need money, no more friends, reich oder tot wie 50 Cent. Bin allergisch gegen broke sein, Bro. Yalla, hau dir noch mehr Koks rein, Bro. Mach dich yippie, yippie, yo, yo, ho. Aber bitte komm niemals zu meiner Show. Ja, zum Glück bin ich ich, du wärst gerne ich. Doch ich kenne dich nicht, versperr mir nicht die Sicht. Ach, zur Seite mit dir, weil es keinen interessiert. Ja, sie reden, ja, sie haten, trotzdem bleibe ich hier. Ich bin ganz bestimmt nicht wie du. 1000 Euro sind nicht viel für einen Schuh. Du willst genauso sein wie ich, dann versuch's. Roll im weißen Bentley nass durch deine Stadt, ja, ja, ja. Ich bin ganz bestimmt nicht wie du. Sonnenbrille auf, wer macht solche Moves? Du willst wissen, wie das geht, dann lies ein Buch. Roll im weißen Bentley nachts durch deine Stadt, ja, ja, ja. Ich hol mir alles und noch mehr. Mache Hits mit Autotune wie Cher, die Tasche nie mehr leer. Sie sagen, ist nicht fair, mache Geld durch meine Lieder. Du trinkst wieder den Tequila, ich hol mir den nächsten Beamer. Ja, mein T-Shirt nicht aus China, meist geschneidert, ich bin fresh. Bester Stoff, als wär ich Dealer, Mann, ich will doch nur mein Cash. Alle fragen nach nem Feature, doch der Staatsanwalt sagt nein. Muss ihn um Erlaubnis fragen, das kann alles doch nicht sein. Oh shit, was ist nur passiert? Alle sind am Reden, sie haben zu viel konsumiert. Oh shit, doch bitte nicht mit mir. Such dir jemand anderen, ich bin nicht interessiert. Ich bin ganz bestimmt nicht wie du. 1000 Euro sind nicht viel für einen Schuh. Du willst genauso sein wie ich, dann versuch's. Roll im weißen Bentley nass durch deine Stadt, ja, yeah.